Sie gibt sich auf. Sie hat sich lange genug gewehrt, sie hat kein Lächeln mehr. Und auch das Wetter ist zu kalt. Sie gibt sich auf. Sie sieht sich an und gibt sich keine Chance mehr, sie ist zu leer. Und das Wetter ist zu kalt. Nur manchmal hat sie Abende, da scheint ihr, alles könnte doch noch möglich sein. Da ist sie meist allein. Da schaut sie still ins Leere oder zündet eine Kerze an und starrt hinein. Und dazu trinkt sie zu viel Wein. Dann schläft sie ein. Sie gibt sich auf. Sie hat das alles schon durchgemacht. Sie kennt das wirklich schon. Sie will nicht noch einmal von vorn. Sie gibt sich auf. Im Grunde hat sie hier doch gar nichts mehr verloren. Was nützt der Zorn? Es ist auch wirklich schon zu kalt. Es kommen dann noch Tage, wo sie denkt, dass sie vielleicht noch etwas ändern könnte. Im richtigen Moment. Dann macht sie nochmal Pläne, schreibt sich Zettel, drauf sie all ihre Wünsche nennt, bis sie in die Küche rennt und sie verbrennt. Sie gibt sich auf. Es wird jetzt alles so weitergehen, solange es weitergeht. Und dann geht es halt nicht mehr. Sie gibt sich auf. Nichts eilt jetzt mehr. Es war doch gestern schon zu spät. Das Uhrwerk steht und das Wetter ist zu kalt.